Ich sammel Didelblätter, ich sammel Didelblätter, ich sammel Didelblätter, ich sammel Didelblätter, meine sind viele besser, ich habe viele besser, ich sammel Didelblätter, ich sammel Didelblätter, was willst du tun? Meine sind so viel besser. Bitte sag, was willst du tun? Besser als der Better Deep Parfum. Ey, was willst du tun? Es ist zu okay. Ey, alles okay. Ich sammel Didelblätter, ich sammel Didelblätter. Auf der Street, auf der Street, auf der Street, auf der Street. Meine Didelblätter, meine Didelblätter, meine Didelblätter, meine Didelblätter, meine Didelblätter waren viel besser. Meine Didelblätter, oh meine Didelblätter. Unbezahlbar, unbezahlbar. Komm und zahl das, du kannst nicht zahlen, denn sie sind unbezahlbar. Sind unbezahlbar, sind unbezahlbar, sind unbezahlbar. Eine Million reicht nicht. Eine Million reicht nicht. Eine Million reicht nicht. Eine Milliarde reicht nie. Meine Rieche besser als der Better Deep Parfum. Ey, was willst du tun? Es ist zu okay. Ey, alles okay. Ich sammel Didelblätter. Ich sammel Didelblätter. Auf der Street, auf der Street, auf der Street, auf der Street. Meine Didelblätter, meine Didelblätter. Meine Didelblätter, meine Didelblätter, meine Didelblätter waren viel besser. Meine Didelblätter, oh meine Didelblätter, oh.